Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Fragen zum Dialog. Zu jeder Frage gibt es drei Optionen. Welche ist richtig? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Haben Marco und Ozan im Coworking Space gearbeitet, neue Leute kennengelernt oder nur Zeit verbracht? Im Coworking Space haben Sie nur Zeit verbracht. Frage 2. Möchte Ozan als nächstes noch zu einer Rooftop-Bar, einem Start-up-Event oder einem Fusion-Restaurant? Als Station 3 ist ein Fusion-Restaurant geplant. Frage 3. Sind für Marco die drei gewählten Orte alle ähnlich, alle schon bekannt oder alle nur ein Instagram-Hype? Für Marco sind die drei gewählten Orte alle ähnlich. Er sagt, es fühlt sich alles gleich an.